an, lustbesautes Bett. Ich bin dein letzter fortgepeitschter Sohn. Komm, beiß mir in den Mund. Komm, wildes Farben trinken. Komm, fiebre mich gesund. Komm, Bauch und Frauenwut. Ich sehe auf deinen scharf geschliffenen Brüsten den blutgeflammten Schaum des Himmels winken. Komm, lass uns schnell zusammen rasen.